Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Es ist Donnerstag, 29. Juni 2017. Tag X. Der Tag der versuchten Räumung des Kiezladens und sozialen Zentrums in der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln. Im Folgenden hört ihr den vierten, völlig neuen Bericht von 10.15 Uhr des A-Radios Berlin, inklusive Infos und Atmos zur brutalen Räumung des Haupteingangs sowie einer Reportage zur Situation außerhalb der Friedelstraße. An dieser Stelle lassen wir unseren Genossen in der Friedel selbst zu Wort kommen. Es ist jetzt 9.50 Uhr. Die Sitzblockade vom Eingang der Friedelstraße 54 wurde geräumt mit ziemlich brachialer körperlicher Gewalt. Die gesamte Straße vor der Friedel ist mit Hamburger Gittern und einer Polizeireihe abgesperrt. So halb ran dürfen nur Pressevertreter. Genau, die Leute von der Blockade wurden, wie gesagt, größtenteils rausgetragen, aber wohl draußen fast alle gehen gelassen. Es gab wohl nur 7 bis 8 Anzeigen wegen Widerstand. Der Gerichtsvollzieher ist auch jetzt da. Die Polizei bereitet sich darauf vor, die Haustür aufzubrechen und die Eingangstür zur Friedel, die sich im Haus befindet, weil ihnen der Vordereingang wohl zu schwierig ist. Es gab die Zusage von der Einsatzleitung, dass ein Abgeordneter und 2 Anwälte mit ins Haus dürfen. Genau, ansonsten ist die Stimmung gerade ziemlich ruhig. Die Blockade vor dem Laden wurde mittlerweile gewaltsam weggeschleift. Jetzt nehme ich an, dass sie auf die anderen Einheiten warten, die Tür angehen werden. Cops bauen gerade Gitter vor der Friedel auf. Und es gab wohl einen Schichtwechsel. Cops positionieren sich gerade neu, ziehen Visiere runter und werden wahrscheinlich gleich uns vom Gehweg runterpushen. Melde mich dann gleich nochmal. Es bildet sich gerade eine Sitzblockade an der Ecke, Friedelstraße, Weserstraße. Die Cops fangen an, uns wegzuschubsen und die Sitzblockade auch direkt anzugehen. Die Cops versuchen gerade die Kreuzung zu nehmen, indem sie Leute gewaltsam wegschuppen. Kastenwagen Richtung Menge fahren. Okay, das Ganze dient dazu, die Kastenwagen wegfahren zu lassen. Polizisten fangen an, auf Leute einzuschlagen. Zunehmend ruppiger, schubt Leute hart zu Boden. ersten Wegen aufgehalten hat, ist jetzt entfernt worden. Die Stimmung scheint langsam zu kippen. Okay, das Ganze war jetzt ein Manöver, um die Kastenwegen auszutauschen. Und ich konnte jetzt nicht sehen, ob irgendjemand eingepackt wurde. Aber es kann gut sein, dass das jetzt hier der Schichtwechsel war. Hier die Leute am Start sind, die Leute einsammeln werden. Die Cops haben jetzt einen Korridor aus Absperrgittern und Kastenwegen bis hin zur Weserstraße gebaut. Es ist soweit ruhig. Immer wieder versuchen Leute irgendwie mit den Cops zu diskutieren, was natürlich keinen Sinn macht. Und sonst keine neuen Entwicklungen. Der Gerichtsvollzieher ist anscheinend mittlerweile da. Cops sind auf jeden Fall im Hof und wohl auch im Hausflur. Wir sind gespannt, ob sie es in den Kiezladen selbst reinschaffen. Wir bleiben dran, geht hin oder informiert euch über unseren Blog unter aradio.blogsport.de.